Bitiş yani. Hallo, guten Tag, mein Name ist Cagri Bayram. Ich bin als Assistenzarzt hier auf der Station tätig. Ich würde gerne mit Ihnen das Anamnesegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, gerne. Kurz zum Ablauf. Als erstes würde ich Ihnen ein paar Fragen zu Ihren Daten stellen, dann direkt zu Ihren aktuellen Beschwerden übergehen. Wie heißen Sie? Mein Name ist Jan Neuberger. Herr Neuberger, können Sie Ihre Vorname buchstabieren? Jan. J. Anton Nordpol, Nachname Neuberger, Nordpol Emil Ulrich Bertha Emil Richard Gustav Emil Richard. Ja, danke. Wie alt sind Sie, Herr Neuberger? Ich bin 22 Jahre alt. 22. Wann sind Sie genau geboren? Am 9. März 2000 bin ich geboren. 2000, 2000, 19. Millenniumkind. Ja. Groß und wie schwer sind Sie? Ich bin 1,78 Meter groß und 80 Kilogramm schwer. 78. Und wie viel wiegen Sie? Habe ich 80 nicht gehört, Kilogramm. Entschuldigung. 80 Kilogramm. 80 Kilogramm. Okay. Okay, Herr Neuberger. Entschuldigung. Entschuldigung. Was führt Sie zu uns? Und zwar folgendes: Ich bin heute Fahrrad gefahren und beim Fahrradfahren bin ich ausgerutscht und gestürzt. Seitdem tut mir mein Ja. rechter Schulterbereich weh. Schulter. Rechter Schulterbereich. Es tut mir weh, wenn ich meinen Okay. Arm bewege, meine Schulter bewege, habe ich Schmerzen. Okay. Sind Sie auf Ihrem Schulter oder auf Ihrem Hand Nee, direkt gerutscht? auf meine Schulter gefallen. Okay. Sind Sie Auf die Außenseite Ihr meiner Kopf, Schulter. okay, sind Sie Ihr Kopf auch etwas gegen etwas gestoßen? Sind Sie mit Ihrem Kopf, nee, mit meinem Kopf, nee. Ich hatte einen Fahrradhelm, ich bin nirgendwo gestoßen, aber ich habe auch einen Fahrradhelm gehabt. Ich habe Gut. mich am Kopf nicht verletzt. Gut. Haben Sie in Ihre andere Körperregion verletzt? Verletzung? Nein. Mein Knie habe ich eine leichte Muskelkater. Schürfwunde. Okay. So eine oberflächliche Wie stark sind die Schürfwunde. Schmerzen auf eine Schippe? Ja, ich habe ihn notiert. Wie stark sind die Schmerzen in Ihrem Schulterbereich auf eine Schmerzskala von 1 bis 10? Was ist 1, was ist 10? Wobei ein ist sehr leicht und 10 sehr starken Schmerzen entspricht. Okay. Ja, also wenn ich meine Schulter bewege, habe ich Schmerzen so um die 8. Wenn ich die nicht bewege, 2. Okay. Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind sie eher brennend oder dumpf? Ich würde sagen, vielleicht stechend. Ich kann es nicht beschreiben, halt tut weh, Schmerz. Dumpf oder stechend, so Okay. ungefähr. Haben Sie eine schmerzhafte Bewegungseinschränkung oder eine Kniestärchen gehört oder bemerkt? Ein was? Ein was gehört? Ein Knirschen. Knirschen. Nee, habe ich nicht gehört, aber Ja. es tut weh. Ich kann meinen rechten Arm nicht richtig hochheben, meine rechte Schulter kann ich nicht hochheben, sozusagen. Und ich kann meine Hand oder meinen Ellenbogen bewegen, aber meine Schulter kann ich nicht sehr hochheben. Also ich kann meine Schulter ein bisschen bewegen, aber ist eingeschränkt. Wenn ich mehr als 80 Grad hochhebe, habe ich Okay. Schmerzen. Haben Sie ein Kribbelgefühl oder eine Taubheit in Ihrem Hand oder in Ihrem Arm bemerkt? Nee, habe ich ein Gefühl oder ich habe da kein Missempfinden, kein Gefühlsstörung, kein Kribbeln in meinem Arm, Hand und Arm, alles komplett da. Okay. Okay, strahlen die Schmerzen in eine andere Körperregion aus? Ja, der strahlt einmal also von meiner Schulter zum Oberarm aus und einmal auch. Wie soll ich sagen, in dem vorderen Brustkorbbereich. Okay. So bis zu meinem Brustbein ungefähr, kann man sagen. Vom Brustbein bis zur Schulter, da tut es mir am meisten weh. Okay, Herr Neuberger, fällt Ihnen noch etwas ein? Haben Sie eine andere Beschwerden? Andere Beschwerde nicht, aber ich würde sagen, dort, wo meine, ich weiß nicht, ob die Schlüsselbein dort ist, zwischen Schulter und meinem Brustbein, da gegenüber der linken Seite sieht es ein bisschen verdickt aus. Sieht so komisch aus. Sieht so geschwollen aus. Ja, das ist wichtig. Linke Seite, Sie haben gesagt. Rechts. Linke Seite sieht gut aus. Rechte Seite. Okay, danke. Haben Sie Fieber? Fieber habe ich nicht, nein. Haben Sie Schüttelfrost oder Nachtschweiß? Nee, habe ich nicht. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Mein Appetit, der ist gut. Haben Sie in der letzten Zeit ab oder zu genommen? In der letzten Abend, nee, ungefähr, ich wiege ungefähr immer seit Jahren gleich. Gut. Haben Sie Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen? Nee. Okay. Heute Nacht weiß ich nicht, ob ich einschlafen kann bei den Schmerzen. Ja. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder mit der Wasserlassen? Nö, habe ich kein Problem. Okay. Ist Ihnen übel oder müssten Sie sich erbrechen? Nein, übel ist es nicht, Erbrechen, das Gefühl habe ich jetzt auch nicht. Gibt es in Ihrer Krankengeschichte wichtige Erkrankungen? Meiner Krankengeschichte. Was meinen Sie Ja. dazu? Zum Beispiel leiden Sie unter arterielle Hypertonie oder Diabetes mellitus, wie zum Beispiel oder Zuckerkrankheit oder solche chronische Erkrankungen. Nee, ich habe irgendwie nichts von allem. Bin Gott sei Dank gesund, bis auf meine Schmerzen im Schulterbereich. Ja, Gott sei Dank. Könnten Sie noch ein bisschen aushalten? Ja, also wenn ich nicht viel bewege, habe ich keine Probleme. Das geht, habe ich Okay. wenig Schmerzen. Wurden Sie schon gut? Wurden Sie schon mal operiert? Nein. Gut. Nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente ein? Nein. Gut. Haben Sie Allergie? Allergie, ja, Pollenallergie. So im Frühjahr wie jetzt habe ich Probleme mit Pollen. Wie äußert sich die allergische Reaktion? Ja, meine Augen jucken und meine Nase läuft ein bisschen. Ab und zu muss ich mal niesen. Viele Leute denken, dass ich Corona haben würde oder so könnte, haben könnte. Ich habe halt Allergie, kann ich nichts dazu. Wie Aber bitte? Ja, ich bin geimpft sind Sie voll geimpft? und geboostert, ja. Gut. Rauchen Sie, Herr Neuberger? Rauchen? Nein. Gut. Das ist wichtig. Vorher haben Sie geraucht? Ein Feuer? Nee. Früher hab ich nicht geraucht. Trinken Sie Alkohol? Bei Gelegenheit, wenn Party ist oder so. Ansonsten nicht regelmäßig. Geburtstag, Feier, irgendeine Party oder so, dann ja, aber nicht regelmäßig. Nehmen Sie bitte nicht persönlich, aber muss ich diese Fragen stellen. Konsumieren Sie Drogen? Oh, nein, überhaupt nicht. Ich weiß noch nicht mal, wie die aussehen. Nee, das ist Routinefrage. Okay. Herr Neuberger, gibt es in Ihrer Familie wichtige Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? Was meinen Sie damit, so wichtige Erkrankungen, wie Sie vorhin gesagt haben, mit Bluthochdruck oder Ja, irgendwas? Ja, mein solche Vater, Beschwerden oder der solche. nimmt irgendwelche Medikamente wegen Bluthochdruck ein. Meine Mutter, die nimmt Medikamente wegen Zucker ein. Und sie wurde an der Schilddrüse operiert. Meine Mutter. Die komplette Schilddrüse wurde genommen. Gut. Haben Sie Geschwister? Geschwister, ja, ich habe einen Bruder. Ist er gesund? Ja, der ist gesund. Gut. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin ledig. Ähnlich. Haben Sie Kinder? Nein, ich bin nur noch jung, Nein. Kinder, Familienplanung. Hören Sie mal, mit 22 Kinder nicht geplant. Ja, das ist normal. Wohnen Sie allein? Nee, ich wohne bei meinen Eltern noch. Herr Neuberger, arbeiten Sie oder studieren Sie? Ja, ich studiere. Ich studiere Maschinenbau. Gut. Herr Neuberger, ich habe eine Frage vergessen. Wann war dieser Unfall, Fahrradunfall, Das war genau, heute. ungefähr? Heute ungefähr Heute, vor 2, 3 Stunden ungefähr. vor 3 Stunden. Okay. Ich habe meine ganzen Fragen gestellt. Haben Sie an mich Fragen oder fällt Ihnen noch etwas ein, das Sie hinzufügen möchten? Ja, nee, also was ich noch sagen kann, Sie haben ja ziemlich alles gefragt, ob ich Drogen einnehme oder was weiß ich. Aber mich interessiert, wie geht es jetzt weiter? Was wird bei mir gemacht? Habe ich irgendwas gebrochen oder habe ich nur was geprellt oder was ist los? Wie geht es weiter? Ja, ich würde Sie jetzt körperlich untersuchen, dann würde ich manche bildgebende Untersuchungen, wie zum Beispiel Röntgenaufnahme, durchführen. Dann die Ergebnisse von diesen Untersuchungen sprechen wir wieder, ob Sie eine Fraktur oder eine Verletzungen oder Bänderriss haben. Ja. Wie? Ich habe es nicht zuletzt gehört. Verbindung war schlecht. Wir überprüfen mit diesen Untersuchungen, ob Sie eine Verletzungen, Frakturen, Knochenbrüchen oder Bandrissen haben. Okay. Kann man mit der Röntgenuntersuchung Bandrisse sehen? Nee, wenn wir diese Verletzungen denken, wir sollten eine MRT anfertigen. Ah, okay, gut. Okay, dann mal los, Herr Doktor. Ja, nehmen Sie bitte einen Platz im Wartezimmer und ich würde Sie körperlich untersuchen. Okay. Hallo? Ja, Gibt es noch wir in der Gruppe sind wieder Fragen da. oder? Ich habe nicht gehört, aber Durchblutung Motorik Sensibilität erfragt. Hat er erfragt, Motorik hat er gefragt, ob ich Bewegungseinschränkung habe. Ich habe schmerzbedingte Bewegungseinschränkung gehabt. Sensibilitätsstörung, also Kribbeln hat er gefragt, also ja. Durchblutung hat er nicht gefragt. Das könnte man fragen. Zum Beispiel, ob ein Temperaturunterschied zwischen rechten und linken Arm ist, im Sinne einer Durchblutungsstörung, könnte man fragen. Weil es ist nicht so eine typische Frage, weil in der Realität fragt man sowas nicht. Man macht ja direkt eine Untersuchung und dann sieht man, ob da eine Blaufärbung ist oder ob kalt oder warm ist da an. Man sieht ja gleich. Aber für die Prüfung ist es eine Zeitgewinnung, finde ich, kann man fragen. Man kann ja sagen, haben Sie einen Temperaturunterschied zwischen den beiden Armen bemerkt, im Sinne von Durchblutungsstörung oder ist es bläulich gefärbt, der Arm. Wenn man dann sagt zum Schluss im Sinne von Durchblutungsstörung, und dann da weiß derjenige auch, okay, also der fragt irgendwie nicht wegen Entzündung, Rötung oder irgendwas, sondern wegen Livide-Verfärbung oder Temperaturunterschied. Kann man fragen. Muss man, glaube ich, aber nicht. Das wäre nicht schlimm. Aber ich finde, das ist okay, das kann man sich gut merken. Die periphere Durchblutung Motorik-Sensibilität ist intakt, zum Beispiel. Diese Fragen, wir haben, wir benötigen oder nicht zum Beispiel eine Verletzung gehabt erst und danach ihre Wasserlassen gibt es Blutung normal Fragen oder? Ja, beim Fahrradsturz kann man fragen. Ja. Zum Beispiel, warum? Wegen stumpfen Bauchtrauma. Ja. Zum Beispiel. Kann man fragen, oder Auffälligkeit beim Urinlassen, ob Blutbeimengung ist, wenn man Urin lassen würde. Aber da das vor 3 Stunden, 2, 3 Stunden war, der Patient würde sagen, ich habe kein Blut, weil ich habe ja kein Urin gelassen. Ich weiß es nicht. Und Aber man kann sagen, wir würden gerne auch noch eine körperliche Untersuchung machen. Wir würden gerne auch eine Urinprobe nehmen, ob da unbemerkte Probleme beim harnableitenden Wegen sein könnten, könnte man sagen. der Arzt hat gefragt, haben Sie Problem im Kopf. Kopfstoßen? Und dann haben Sie das Bewusstsein verloren. Das wurde nicht gefragt, genau. Aber Ja. es war nicht so, genau. Man kann einmal fragen, Sturz, auch wenn man den Kopf nicht stößt, kann man auch zum Beispiel Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule haben. Eine Distorsion der Halswirbelsäule könnte auch sein, ohne eine Prellung des Kopfes. Aber in dem Falle war es nicht. Genau. Müssen Aber wir man kann fragen? fragen, ob man. Können Sie noch mal genauer erklären, ob Sie ausgerutscht, gestürzt sind oder gegen etwas gefahren sind, oder waren sie bewusstlos und sind sie gestürzt? Er kann ja sein, dass er bewusstlos war und er kann sich nicht erinnern, was da war. Eine Amnesie kann auch haben, zum Beispiel. Ja. Das kann man so nebenbei fragen. Ja, ich habe aber nicht gefragt, weil ich habe gefragt, ob die Patientin gegen etwas gestoßen ist. Ja, genau. Aber ich habe ja gesagt, ich bin nicht gestoßen. Das stimmt. Aber wenn man noch genauer fragen würde, es kann ja, aber bei einem 22-Jährigen erwartet man nicht. Vielleicht aber hat er ja einen Diabetes 1 und irgendwie Unterzuckerung. Aber Sie haben ja gefragt um Nebenerkrankungen. Aber vielleicht ist da eine Erstdiagnose von irgendetwas, Epilepsie oder irgendwas, wo er Fahrrad gefahren ist und gestürzt ist. Und der sagt, nö, also ich weiß nicht. Aber das wäre zu viel, zu genau. Man kann sowas fragen, aber wenn jemand sagt, ich habe mit dem Kopf keine Verletzung gehabt und man kann fragen, war es schwarz vor ihren Augen oder Schwindel haben sie, glaube ich, gefragt oder so, Schwindelgefühl, Erbrechen haben sie gefragt. Und deswegen kann man sagen, denkt man nicht direkt daran, weil der sagt, ich glaube, ich habe vorhin erzählt, dass ich mit dem Fahrrad ausgerutscht und gestürzt bin und auf die linke Schulter gefallen bin. Ist es typisch für eine Verletzung im Schulterbereich, sozusagen. Ja. Okay. Als Patient frage ich nochmal den Herrn Doktor. An was denken Sie denn, Herr Doktor? Was wäre Ihre erste Verdachtsdiagnose? Soll ich zuerst meine Vorstellung durchführen? Oder? Ja, da kann man das auch erzählen. Ja, weil, kann man machen, weil das war eine Frage von einem Patienten, aber ist egal. Nachher kommt das eh nochmal. Okay. Wir machen eine Vorstellung. Okay. So. Hallo, guten Tag, Herr Oberarzt. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Sie sind der neue Assistenzarzt. Wie heißen Sie denn? Nochmal. Ja, ich heiße Jagir Bayram. Ja, ich kann mal den Namen nicht merken. Ich heiße Jagir Bayram. Jagir Bayram. Ja. Okay. Schwerer Name. Nein. Jagir, ja, Bayram habe ich oft das gehört. Ich möchte heute Ihnen einen Patienten vorstellen. Haben Sie Zeit für mich? Ja, natürlich, deswegen bin ich hier. Schießen Sie mal los. Ja, es geht um einen 22-jährigen Patienten, Herrn Jan Neuberg. Die Patientin sei 178 cm. Neuberger, ja. Die Patientin sei 178 cm groß und 80 kg schwer. Mhm. Die Patientin stellte sich bei uns infolge einer Fahrradunfall wegen seit 3 Stunden bestehende stechende Schmerzen im rechten Schulterbereich mit der Ausstrahlung in den Oberarm und Brustbereich oder Brustkorb. Okay. Der Patient bewertete die Intensität der Schmerzen bei der Bewegung 8 von 10, in der Ruhe 2 bis 10. Die Frage nach Parästhesien und Durchblutung wurde verneint, aber der Patient leider unter schmerzhafter Bewegung Einschränkung. Außerdem sei der Patient eine Ödem am rechten Klavikularbereich bemerkt. Ödem würde ich vielleicht nicht sagen. Ich würde sagen, eher eine Schwellung. Schwellung. Okay. Schwellung würde ich sagen. Bei Trauma ist meistens eine Schwellung immer. Ob diese Schwellung ein Ödem ist oder was dahinter steckt, werden wir noch sehen. Oder hören. Okay. Laut dem Patienten hat er beim Fahrradfahren mit der rechten Schulter auf dem Boden hingefahren? Ja, sei er, glaube ich, heißt es. Dann Er sei mit dem Fahrrad auf die rechte Schulter auf den Boden hingefallen, ja. Oder direkt auf die rechte ja. Schulter gefallen würde besser. Dann okay. Dann hätten die Schmerzen ausgelöst. Ja. Bei dem Unfall habe der Patient heimgetragen. Die vegetative Anamnese war unauffällig. Ich würde, Patient habe Pollenallergie. Hat er noch andere Verletzungen? Ja, die Frage nach anderen Verletzungen und Kopfverletzungen wurde verneint. Okay. Ah, doch, der hat eine andere Verletzung gesagt. Nebenbei. Ja, ja, ja, richtig. Ich habe vergessen, der Patient habe nach dem Unfall eine Schnürfungen oder Abrasion an den Knie bemerkt. Am rechten Knie. An dem Knie. Ist der Patient, hat er einen Tetanusschutz? Ist er geimpft? Ja, ich habe diese Frage nicht gefragt. Das ist wichtig. Ja, kann man noch mal fragen. Muss man noch ergänzen. An Vorerkrankungen bei dem Patient nicht bekannt. Der Patient nehme keine regelmäßig oder bei Bedarf ein Medikament ein. Der Patient reagiere allergisch auf Pollen. Allergische Reaktion äußere sich mit Rhinokonjunktivitis. Herr Neuberger sei Nichtraucher, trinke gelegentlich beim Party Alkohol und Drogenkonsum wurde verneint. Familienanamnestisch fanden sich arterielle Hypertonie beim Vater und Diabetes mellitus Typ 2 und Schilddrüsenentfernung oder ja, es ist fachlich. Fachbegriff. Thyroidektomie, ja, total Thyroidektomie. Bei der Mutter. Der Patient habe einen Bruder, der gesund ist. Der gesund sei, oder? Ja. Ja, sei. No, Herr Neuberger sei Student an der Mechanischen Bau. An der, nee, entweder ist man ist an der Uni, aber er studiert Maschinenbau. Er ist Student und er studiert Maschinenbau, kann man zum Beispiel auch sagen. Okay. Aber an der ist ja wo, an der Uni zum Beispiel. Er studiert an der Uni. Okay. Okay. Er studiere Maschinenbau. Ja. Maschinenbau. Er sei ledig, lebe mit seine Eltern. Nach der bisherigen Angaben gehe ich von einem Verdacht auf Klavikularfraktur, gegebenenfalls einem Humeruskopffraktur aus. Okay, ja, ich würde das trennen. Ich würde sagen, ich gehe von einer Klavikularfraktur aus. Als Differentialdiagnose könnte man auch an einem Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Oberarmkopffraktur gesagt. Und nochmal, wiederholen Sie nochmal bitte. Nach den bisherigen Angaben gehe ich von einem Verdacht auf Klavikularfraktur aus. Differentialdiagnostisch kommen Humeruskopffraktur. Ja. Noch einen. Fraktur, wie? Skapulafraktur kann sein. Selten. Selten. Selten. Weil der hat ja, ja gesagt, das ist vorne, Thorax, vorne der Schmerz. Ist auch seltener Bruch, kann man ja haben. Stimmt. Es gibt komplexe Brüche, aber was ist so manchmal sehr oft, wenn man im Clavicula-Bereich Schwellungen hat. Entweder Clavicula-Fraktur oder Tussi-Läsion. Tussi-Läsion. Tussi. Das heißt, wenn die Clavicula, wenn der Clavicula, dieses Acromio-Clavicular-Gelenk, da sind Bänder, wenn die reißen, dann geht die Clavicula nach oben, so meistens immer nach oben. Okay. Acromio-Clavicular-Verletzung. Verletzung, genau. Acromio-Clavicular-Verletzung oder Tussi-Läsion. Gibt es verschiedene Typen. Das sind so die meisten. Entweder als hat er eine Prellung, Oberarmkopffraktur oder Tussi-Läsion oder ein Tuberculum-Maius-Fraktur. Geht auch. Also nicht der Oberarmkopf, sondern nur der Tuberculum, dass der eine Abrissfraktur hat. Gibt es auch. Das sind so die meisten. Der Rest ist ein bisschen zu speziell. Das reicht. Oder eine Prellung. Da ist eine Schwellung, eine Einblutung. Da ist eine Schwellung, vielleicht nur eine Einblutung. Hämatom, aber ist nicht vielleicht gebrochen. Kann auch sein. Aber wenn da Schwellung ist, meistens entweder gebrochen oder Tussi-Läsion. Okay. Zur weiteren Abklärung würde ich den Patienten zuerst körperlich untersuchen. Ich inspiziere den Patienten, ob es Schwellungen gibt. Ich überprüfe auch Sensorik, Motorik und Durchblutung. Ich taste den Pulsen. Taste den Puls oder die Pulse? Ich taste auch die Pulse. Außerdem ich taste auch Verletzungsbereich, ob es eine Krepitation gibt. Dann so um den Verdacht. Und das Kniegelenk nicht vergessen. Was machen Sie am Kniegelenk? Ja. Ich inspiziere auch Kniegelenk, ob die Verletzung tief oder nur Abschnüffelungen, Abrasion ist. Ob die verschmutzt ist, zum Beispiel, ob die Wunde einen Schmutz hat oder Fremdkörper hat, wie Steine oder so zum Beispiel. Ja. Sand. Okay. Um die Verdachtdiagnose zu sichern, sollten eine Röntgenaufnahme in zwei Ebenen, gegebenenfalls Tomographie. Ja, aber Röntgenaufnahme in zwei Ebenen. Was würden Sie für eine Röntgenaufnahme in zwei Ebenen veranlassen? Wie heißt die Röntgenaufnahme? Oder? Schulterröntgenaufnahme oder Schulterröntgen. Wenn Sie denken, dass es eine Clavicula-Fraktur ist, da macht man eher eine Röntgen-Clavicula in zwei Ebenen. Clavicula-Röntgen, oder Schulterröntgen. Ja. Und wenn man Schulterröntgen, würde man die Clavicula, mediale Clavicula nicht sehen. Richtig. Weil Sie sagen, wenn Sie gesagt haben, meine Verdachtsdiagnose ist Oberarmkopffraktur, dann würde man erstmal die Schulteraufnahme machen. Und vielleicht ergänzen später auch die Clavicula-Fraktur. Ja. Wenn man denkt, dass es Clavicula-Fraktur ist, dann würde ich man erst, weil auch da Schwellung ist, Clavicula rechts in zwei Ebenen durchführen lassen und eventuell als Ergänzung auch die Schultergelenk eventuell auch. Man kann ja auch zwei Verletzungen haben. Man weiß ja nicht. Ja. Also, okay. Gut. Und dann haben Sie gesagt, nach dem Röntgen, wenn man bei unklaren Befunden kann man auch CT durchführen. Ja, CT oder MRT, genau. Ja. Kommt darauf an, was man genau wissen möchte. Okay. Ja. Wenn wir eine Fraktur haben, sollten wir eine oder unsere Therapie abhängig von unseren Röntgenbefunden. Wenn wir eine Konservativtherapie planen, können wir auch, was heißt das? Achtbandage oder Rückzugbandage. Wie? Bandage. Wie? Rucksack. Ja, genau, richtig. Das sieht aus wie Sirchan-Tasse, Rucksack. Rucksackverband. Ja. Rucksackverband veranlassen. Oder wenn ein Akromio-Klavikular-Verletzungen gibt, könnte auch Armschlinge durchführen. Kann man auch, ja. Ja. Wenn eine operative Behandlung erforderlich ist, sollten wir eine Stabilisation durch Platten oder manchmal, ja, wenn ein Akromioklavikularverletzungen gibt, kann ein Button oder Platensynthese durchführen. Ja. Mit mittels Osteosynthese kann man das stabilisieren, ja. In diesem Fall würde ich den Patienten operativ vorbereiten. Man würde noch ergänzend Laboruntersuchungen machen für die Narkosevorbereitung und so weiter und so weiter. Ja, ja. Weil vorher braucht man nicht. Bei normaler Verletzung, wenn da keine Dislokation vorliegt, AC-Gelenk-Dislokation oder eine Frakturdislokation vorliegt, kann man konservativ behandeln. Wenn eine Dislokation vorliegt, müsste man das genauer eventuell untersuchen. Eventuell spezielle Untersuchungen machen, wenn es sein muss. Ergänzende. Und dann plant man die operative Durchführung sozusagen. Ja. So kann man, also man kann eigentlich generell sagen, man kann immer operativ und konservativ Empfehlungen geben. Die Frage ist immer, abhängig, was Sie vorhin gesagt haben, abhängig von den bildgebenden Verfahren, wird man sich herantasten. Ja. Okay. Wie Sie es gesagt haben. So. Mit eventuell konservativ mit Bandagen und Analgesie oder mit einer Armschlinge oder mit operative Versorgung. Gibt es verschiedene Verfahren. Okay, gut.